Sie. Bitte, bitte geben Sie mir eine Chance. Ich sehe Sie das erste Mal. Mein Leben ist wie verwandelt. Ich möchte mit Engelszungen reden, aber die Zunge klebt mir am Gaumen. Entschuldigen Sie meine Schüchternheit, darf ich meine Qualitäten beweisen? Ich habe Qualitäten, Sie werden überrascht sein. Ich will nicht überrascht sein! Dumme Kuh! Gericht zu halten über die rebellischen Physiker, die nicht wollen, was wir wollen, obschon sie so hoch bezahlt werden. Gilt denn der Geldgeber nichts mehr in den Kreisen der Wissenschaft? Wollen Sie etwa das Geld abschaffen? Das ist der Umsturz! Das ist das Ende der Menschheit! Rufe den Ersten. Ah, ja. Kennen Sie diesen Text? Jeder muss bereit sein, sich einsperren und wirtschaftlich ruinieren zu lassen. Wenn sich genug Personen finden, die diesen harten Weg gehen, werden wir Erfolg haben. Wenn nicht, verdienen wir die Sklaverei, die uns zugedacht ist. Haben Sie das geschrieben? Nein. Aber das ist Ihre Unterschrift. Ja. Wer also hat das geschrieben? Ich weigere mich. Ich weigere mich, den betreffenden Namen auszusprechen. Ich habe ein Gewissen, das weigert sich und lebt mir die Zunge. Weil Sie die Unterschrift leisteten, darf ich annehmen, dass Ihr Gewissen die Hand nicht gelähmt hat. Nehmen Sie also die Hand und schreiben Sie den Namen. Rufe den Zweiten. Oh, ja. Kennen Sie diesen Text? Jeder muss bereit sein, sich einsperren und wirtschaftlich ruinieren zu lassen, wenn sich genug Personen finden, die diesen harten Weg gehen, werden wir Erfolg haben. Wenn nicht, verdienen wir die Sklaverei, die uns zugedacht ist. Ich kann mich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Die Vereinigten Staaten sind stärker als ich. Ich mach weiter. Ich muss alles wissen. Ich ziehe meine Unterschrift zurück. Macht, was ihr wollt. Wir achten Ihre Gesinnung. Sie sind ein Vorbild. Die Bürger werden Ihrem Beispiel folgen. Rufe den Dritten. Aja! Kennen Sie diesen Text? Jeder muss bereit sein, sich einsperren und wirtschaftlich ruinieren zu lassen, wenn sich genug Personen finden, die diesen harten Weg gehen, werden wir Erfolg haben. Wenn nicht, verdienen wir die Sklaverei, die uns zugedacht ist. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Auch Ihre wenigen Freunde wenden sich von Ihnen ab. Du hast zu Gewalt aufgerufen. Das ist nicht gut. Das Urteil. Sie haben Ihre Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Sie können tun, was Sie wollen. Das Gericht erkennt, dass Sie die Waffen, die Sie hergestellt haben, verbessern wollen. Sie sind verurteilt. Sie werden, solange Sie leben, sowie nach Ihrem Tode, für die Waffen, die Sie erdacht haben und abschaffen wollen, in einem Wort geehrt werden. Prost! Prost! Prost! Prost! O Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt, o Anfang ohne Ende. Ein gastig Lied, pfui, ein unsterbliches Lied. Erzähl was Neues. Einstein kommt. Aha. Das Bier wird warm. Das ist nichts Neues. Prost! Aber die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Bier. Was ist Wahrheit? Bier. Wer ist ewig? Wir. Bier. Soll kalt nicht warm sein. Wer's nicht glaubt, soll arm sein. Nicht glaubt, soll arm sein. Prost! Prost! Prost! Prost! Wann kommt Einstein? Bald. Stell ihm die Pulle. Kalt. Wer stellt's ihm kalt? Giordano, das ist am heißesten. Was ist Wahrheit? Bier. Wer ist ewig? Wir. Hier. Bier. Bier. Soll kalt. Nicht warm sein. Wer's nicht glaubt, soll arm sein. Prost! Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Mein armer Kopf! Nimm dich zusammen, Mensch! Ich will nicht, ich will nicht! Vor. Im Keller in Deutschland mit Blut im Mund. Ich hörte es klopfen von Wand zu Wand nachts. Es rät rettet uns kein höheres Wesen. Uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Das sind die Leute, die ich jetzt brauche. Das sind die Menschen, denen ich helfen kann. Das ist die Hoffnung, es gibt keine andere. Und ich werde nicht mehr sehen das Land, aus dem ich gekommen bin, nicht die bayerischen Wälder, noch die Gebirge im Süden, nicht das Meer, nicht die märkische Heide. Die Föhren nicht, noch den Weinhügel am Fluss im Frankenland, nicht in der grauen Frühe, nicht am Mittag und nicht, wenn der Abend herabsteigt. Vor 50 Jahren fand ich die Formel: Jetzt brennt die Welt! Ich habe noch eine Formel gefunden. 20 Jahre Arbeit meines Alters, die will ich verbrennen. Hundert Jahre Pause, bis ein anderer zum anderen Male findet, was ich weiß. Das hätte gern ein Wort von Ihnen. Was willst du werden? Ich will alles wissen. Was kann ich sagen? Ich, mein wanderndes Denkmal, das Hirn malt Formen wie die Mühle Mehl. Das Welträtsel ist ein Wort. Das weiß ich, ich Schamane. Lieber ein Klempner oder Hausierer werden, als ein Physiker. Ich verstehe kein Wort.